Aus diesem Manifest ist leicht zu ersehen, dass Menschen, die im praktischen Leben stehen, wie Arbeiter, Handwerker, Techniker und so weiter, solchen Ideen vollkommen fremd gegenüberstehen, ebenso wie Intellektuelle, die über einige Geschichtskenntnisse verfügen. Wie unpolitisch, wie realitätsfremd muss man sein, um sich eine Gesellschaft nach diesem Muster vorstellen zu können? Gewiss, diese Gedanken zeugen vom Friedenswillen ihres Autors oder ihrer Autoren. Aber sie zeugen auch von einer ganz bestimmten Ideologie, aus der immer wieder Schwärmertum und Terror hervorgegangen sind. Friedenseroberer nannte sich eine unbekannte Terroristengruppe, die sich zu Recht oder Unrecht als Urheber des Flugzeugabsturzes vor der irischen Küste im Sommer 1985 bekannte. Von der Ideologie zur Tat ist es immer nur ein kleiner Schritt. Auch die Terroristen der RAF handelten in ihrer Sicht aus lauteren Motiven. Von ihnen gab es keine Zukunftsentwürfe. Die Zerstörung des Bestehenden war das näherliegende Ziel. Aber Feindbilder, etwa der US-Imperialismus, bleiben eben selten auf Theorien beschränkt und führen leicht zu Terror und Mord. Lautere Motive machten, zumindest vor sich selbst, sogar jene Mörder geltend, die sich ebenfalls im vergangenen Sommer in einer Kneipe mit einem harmlosen GI anfreundeten und ihn anschließend im Wald ermordeten, um in den Besitz seines Passes und eines Jeeps zu gelangen, mit deren Hilfe sie in einen amerikanischen Luftstützpunkt eindringen und eine Autobombe zünden konnten. Als Ziel der hinterlistigen Tat galt natürlich auch hier eine friedliche Welt voll edler Menschen, nachdem alle Feinde ausgemerzt sind. Wenn Schwärmertum und Fanatismus nicht befriedigt werden, und das werden sie in den seltensten Fällen, steht am Ende Gewalt, obwohl das Ziel ursprünglich einen Frieden auf Erden, ein himmlisches Reich oder wie immer man es nennen mag, war. Eines haben alle Terrorakte der Gegenwart gemeinsam, dass die Täter das Recht auf ihrer Seite glauben. Zwar nicht das in der jeweiligen Gesellschaft geltende geschriebene Recht, aber das Recht und die Moral der Geschichte. Keiner der Täter würde sich als einen Kriminellen bezeichnen. Nach dem deutschen Strafgesetzbuch § 211 ist derjenige ein Mörder, der, Zitat, aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Ein niedriger Beweggrund liegt nach dem Kommentar zum Strafgesetzbuch von Holger Preisendanz dann vor, wenn das Tatmotiv nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht und deshalb besonders verwerflich ist. Nichts davon wird der politisch motivierte Mörder auf sich beziehen. Selbst einen gemeinen Mord wie den erwähnten, der nach den allgemein anerkannten sittlichen Normen zweifellos als besonders verwerflich gelten wird, können die politischen Täter als Teil einer Strategie ausgeben, bei der es um das Wohl unterdrückter Teile der Menschheit geht. Und sie werden wie alle politischen Gewalttäter auf das Urteil der Geschichte hinweisen. Mao Zedong sagte, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Dieser Satz hat sich in aller Welt vielfach bewahrheitet. Dem methodisch praktizierten Terror, als Strategie ausgearbeitet und von illegalen Gruppen in die Tat umgesetzt, verdanken viele heute bestehende und allseits diplomatisch anerkannte Regime ihre Existenz. Nicht wenige Staatsoberhäupter und Regierungschefs begannen ihre Laufbahnen als Guerilla. Sie alle können darauf verweisen, dass sie gegen ungerechte Verhältnisse gekämpft hatten, gegen die sie mit gesetzlich erlaubten Mitteln machtlos geblieben wären. Sie können auf die Geschichte der Revolutionen verweisen, auf die Tatsache, dass die politische Freiheit schon immer den Widerstand gegen bestehende Ordnungen vorausgesetzt hat. Und dieser Widerstand schloss immer den Tod des politischen Gegners mit ein.